Kundgabe 5131. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.05.1951. Pfeiler der Kirche. Weinbergsarbeit. Knechte, Werkzeuge. Ich habe euch zu mir gezogen aus lauter Liebe. Ich weiß es seit Ewigkeit. Wer seinen Widerstand gegen mich aufgibt und wen ich darum gebrauchen kann, mir als Werkzeug zu dienen, in der letzten Zeit vor dem Ende. Noch wisset ihr nicht die Stunde des Endes. Noch halte ich einen Schleier gebreitet über die letzten Dinge auf dieser Erde. Doch ihr, meine Getreuen, sollet Kenntnis haben von meinem Heilsplan. Euch will ich auch die Zeit angeben, so es nötig sein wird, auf dass ihr zum Segen eurer Mitmenschen das Wissen ausnützet, ohne diese davon in Kenntnis zu setzen. Denn das Wissen um Tag und Stunde würde ihnen schaden. Und nur Eingeweihte und mir, treueste Knechte, kann ich auf den Tag des Endes aufmerksam machen. Und auch ihnen nur in einer Weise, die sie nicht beeinträchtigt in ihrem Glauben und Willen. Darum erprobe ich die Herzen meiner Diener zuvor. Ich gebe ihnen aber auch Kraft, jede Probe zu bestehen. Und es werden sich die wenigen herausschälen, die mir am Ende noch große Dienste leisten müssen und dazu auch befähigt sein sollen. Ich kenne eure Herzen. Ich kenne euren Willen. Und ich bringe euch selbst entgegen, was ihr begehret, Licht und Kraft. Und so werdet ihr zu starken Pfeilern meiner Kirche auf Erden werden. Und keine irdische und geistige Macht wird sie einreißen können, weil ihr kräftigen Widerstand leistet, so man anrennen wird an ihre Mauern. Willens- und glaubensstarke Menschen brauche ich am Ende dieser Erde. Und überall weiß ich solche und bereite sie auf den letzten Kampf vor, der gegen mich und alles Geistige gerichtet ist. Das Vorbereiten aber geschieht in der Weise, dass ich sie einweihe in meinen Heilsplan von Ewigkeit, um ihnen selbst erstmalig mein Walten und Wirken und alles Geschehen zu erklären und um sie dadurch zu festigen im Glauben an mich, der dann auch ein eifriges Arbeiten in meinem Weinberg mit Erfolg möglich macht. Zudem vermittle ich ihnen Licht und Kraft, das heißt, ein umfangreiches Wissen, das sie zur Lehrtätigkeit befähigt und auch Kraft gibt, standzuhalten, aus innerer Überzeugung gegen alle Anfeindungen von Seiten der Finsternis. Ich bilde mir selbst ein Heer starker Streiter aus, das ich aber auch erhalte und fördere, bis es seine Aufgabe restlos erfüllt hat, bis es den Sieg erfochten hat über den Feind im letzten Kampf auf dieser Erde. Ich kenne euch und euren Willen und preise euch selig, dass ihr euch mir ergeben habt. Ich ergreife Besitz von euch und lasse euch ewiglich nimmer. Ich brauche euch in der letzten Zeit, weil ich durch euch noch auf eure Mitmenschen einwirken will, die ich euch zuführe, auf dass ihr an ihnen eure Weinbergsarbeit ausführen könnet. Und weil ich euch brauche, will ich euch auch erhalten, bis ihr eure Mission erfüllt habt, bis das Ende gekommen ist, das euch allen kurz bevorsteht. Ich will über euch alle meinen Geist ausgießen, auf dass ihr erkennet, in welcher Zeit ihr steht. Und mein Geist wird es euch auch künden, wann der Tag kommt, der verkündet ist in Wort und Schrift. Amen.